Mein ganzes Leben, mein junges Herz will ich dir geben. Ich träume nur noch von dir. Liebe, lass mich in deine Arme sinken und alle Seligkeiten trinken. Einmal nur komm zu mir. Nur wer die Liebe kennt, wem sie mit heißer Glut das Herz verbrennt, dem lacht da werden schon das Paradies lockend und süß. Liebe, nach dir verlangt mein ganzes Leben, mein junges Herz will ich dir geben, ich träume nur von dir. Wer die Liebe kennt, wem sie mit heißer Glut das Herz verbrennt, dem lacht auf Erden schon das Paradies lockend und süß.